欢迎收听 Tägliche Apfel， 每日一苹果。德文老师远离我。 让我们来看看今天的对话吧。 Hallo Sophie, was möchtest du heute Abend machen? Hallo Max, ich weiß noch nicht genau. Vielleicht könnten wir etwas Neues kochen. Ich habe ein interessantes Rezept gefunden. Das klingt gut. Was für ein Gericht möchtest du denn probieren? Es ist ein vegetarisches Curry. Ich muss noch die Zutaten dafür besorgen. Hast du Lust, mir dabei zu helfen? Klar, gerne. Dann können wir danach gemütlich zu Hause entspannen. Vielleicht eine Serie auf der Couch schauen? Perfekt. Das ist eine tolle Idee, weil ich ziemlich müde bin. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Vergiss nicht, dass wir auch noch entscheiden müssen, welche Serie wir schauen wollen. Stimmt, aber das können wir später besprechen, nachdem wir die Einkäufe erledigt haben. Ich freue mich schon auf einen einfachen und gemütlichen Abend zusammen. 刚才这段对话非常实用，现在让我们逐句来分析。Max 一开始问 ：“Hallo Sophie, was möchtest du heute Abend machen？” 这里的 der Abend 就是夜晚、晚上的意思，它是一个阳性名词。 没错，而 Sophie 回复说 ：“Ich weiß noch nicht genau. Vielleicht könnten wir etwas Neues kochen?” Ich habe ein interessantes Rezept gefunden. 他提议煮点心东西，这里的 kochen 就是煮饭烹饪。他还找到一个有趣的 Rezept， 也就是食谱。 接着 Max 好奇地问 ：“Was für ein Gericht möchtest du denn probieren？” 这里的 das Gericht 指的是菜肴，一道菜，而 probieren 是尝试、品尝的意思。 然后 Sophie 说 ：“Es ist ein vegetarisches Curry. Ich muss noch die Zutaten dafür besorgen. Hast du Lust, mir dabei zu helfen？” 他需要去 besorgen。也就是采买、取得食材。 这里虽然没有直接的第二个，但我们可以利用这里的动词来练习。例如，当我们说某人的食谱，我们会用到第二个，像是 das Rezept des Kochs， 厨师的食谱。 接下来 ，Max 表示很乐意帮忙。Klar, gerne. Dann können wir danach gemütlich zu Hause entspannen. Vielleicht eine Serie auf der Couch schauen? 他提到 gemütlich 是舒适的、惬意的意思，然后他们可以 entspannen， 也就是放松，然后看一部 Serie， 就是影集。 这里我们可以引入目的字句 zu damit， 例如 Max 帮忙采买的目的是为了让他们能放松，我们可以说 Ich helfe dir, die Zutaten zu besorgen， 我帮你采买食材。如果主词不同，就要用 damit， 例如 Ich helfe dir, damit wir schneller fertig werden， 我帮你是为了让我们更快完成。 接着 Sophie 说 Das ist eine tolle Idee, weil ich ziemlich müde bin。 这里的 weil 就是因为的意思，它引导一个从数字句，动词会放在句子的最后面。 然后 Max 提醒 Sophie，Vergiss nicht, dass wir auch noch entscheiden müssen, welche Serie wir schauen wollen. 这里的 vergessen 是指忘记，而 entscheiden 则是决定。 最后 ，Sophie 说 ：“Ich freue mich schon auf einen einfachen und gemütlichen Abend zusammen.” 他期待一个 einfachen， 也就是简单的夜晚。我们也可以用 obwohl 来表达虽然，例如 ：“Obwohl Sophie müde ist, freut sie sich auf den Abend.” 虽然 Sophie 很累，她还是很期待今晚。 希望今天的对话和文法解析对大家学习的育有所帮助。